Erbaute Fassung nackt, seine eigenen Seinen, blutiefen in Händen. Für er die Zügel straff gespannt, die Fratze hinter seiner Maske, in aller Welt schon wohl bekannt. Die Rolle des ewigen Opfers hat schon immer gut gespielt, und während sie ihn noch bedauern, hält die Völker in den Krieg. Sein Weg gesäumt von Blut und Terror, endet für ihn auf dem Schafott.